Abschnitt 4 von Mein Weg als Deutscher und Jude von Jakob Wassermann. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. 12. In sozialer Hinsicht musste ich mich als Geächteter fühlen. Ich war es auch, denn ich lebte so. Wer aus der Tiefe emporkommt, neigt, wenn er eine gewisse Höhe erlangt hat, gern dazu, seine finsteren Erfahrungen mit einem Goldsaum zu umbrämen. Er vergisst die Niedrigkeit umso bereitwilliger, als sie ihn gezwungen hat, niedrig zu sein, niedrig zu denken, niedrig zu handeln. Das ist unvermeidlich und der es leugnet, lügt. Es erfordert im günstigsten Fall eine lange Zeit und lange sittliche Arbeit, damit die Seele von dem Schmutz und Unrat gereinigt wird, mit dem sie beworfen worden ist, mit dem sie sich bedeckt hat. Es ist geradezu eine Erneuerung nötig, und erst wenn Erneuerung stattgefunden hat, wird Sinn und Frucht des Leidens offenbar. Der Mensch in der Qual ist gar nicht fähig, Erfahrungen zu machen und Resultate zu ziehen. Ein angstvoller Geist kann weder lehren noch formen. Der Zuschauerirrtum, der dem Elend zeugende Macht zuschreibt, entsteht daher, weil die zahllosen im Elend Versunkenen keinen Einwand gegen dieses freche Luxusdiktat erheben können. Entkommt einer der Gefahr, so darf er die Gefahr preisen, der Gesicherte bescheide sich, selbst wenn er die rühmt, die für ihn ihre Haut zu Markte tragen. Am Rand der Gesellschaft stehend, haarbreit neben dem Abgrund, galt ihr meine Sehnsucht. Das Verlangen, von ihr aufgenommen und anerkannt zu werden als Gleicher unter Gleichen, überwog jedes andere. Die Frage, ob Jude oder Deutscher, war zunächst unwichtig geworden gegen die, wie ich zu den Menschen kommen konnte. Mir ahnte manchmal, als sei ich im Begriff, das abzuzahlen, was am Judentum als Schuld und Odium hing, ich für meinen Teil, und als werde das irgendwie augenscheinlich und beweisbar werden. Es trat eine Reihe von Zufällen ein, von Frist zu Frist, die meiner materiellen Engnis kein Ende bereiteten, wohl aber der nachtschwarzen Hoffnungslosigkeit vor allem das verschlossene Tor sprengten, vor dem ich geharrt und gewacht hatte, und Wege des Geistes freigaben. Ich wurde Sekretär bei einem sehr geschätzten Schriftsteller, der, obwohl nicht mehr jung, die Sache der Jungen zu seiner Sache gemacht hatte und dadurch allerdings mit der angeborenen Begabung in Zwiespalt geriet, die ihn mehr in bürgerlich behagliche Bahnen wies. Er diktierte mir seine Romane und Erzählungen, und als ich es nach einiger Zeit wagte, ihm eigene Arbeiten zur Prüfung vorzulegen, zeigte er eine Überraschung, an der ich merkte, dass ich nicht taube Nüsse klopfte. Es war der erste Mensch, der mich ermunterte, der erste überhaupt, der mich als Dichter uneingeschränkt ernst nahm. Und das bedeutete für mich so viel wie Rettung und Erlösung. Aber er tat mehr. Er warb und wirkte für mich und jene sehr unfertigen, sehr fragwürdigen Gebilde. Er scheute nicht Spott und Abwehr. Ja, Spott und Abwehr reizten ihn zu bedingungslosem Enthusiasmus. Und als Heißsporn, der er war, begab er sich in Fehden. Ich wurde unversehens ein Objekt von Für- und Widermeinung, was mich eher verzagt als stolz machte. Aber die Brücken betrat ich, die mir geschlagen waren, und schnell sah ich mich in die Verwirrungen der Welt gerissen. Das heißt, ich nahm für Welt, was nur ein Zerr- und Scheinbild der Welt war. Sie täuschte Freiheit, Weite und Würde vor, und sie war gebunden, eng und platt. Als ich längst keine Illusion mehr über sie hatte, war doch das, was ich hier unter Welt verstehe, nicht auffindbar. Und je größer mein Bemühen um sie, mein Verlangen nach ihr wurde, je schattenhafter erschien mir ihre Existenz. Und gleichwohl war sie mir notwendig, wenn nicht meine eigene Existenz eine schattenhafte sein sollte. Der Kreis des literarischen Lebens umfing, damals wie heute, bei uns wie bei jeder Nation, Repräsentanten aller Stände und Schichten. Es liegt nahe, an eine Auslese der Besten und Fähigsten zu glauben, dem ist nicht so. Es liegt nahe, an eine Gemeinschaft zu glauben, die sich auf höherer Ebene zusammengefunden hat als der breiten Alltagsfläche und die eben durch die vollzogene Auslese, durch Tun wie durch Sein vorbildlich ist. Dem ist nicht so. Es hat sich keine Auslese vollzogen, es ist keine Gemeinschaft entstanden, es ist ein zufälliges In, Mit und Gegeneinander mehr oder weniger begabter, mehr oder weniger guter, mehr oder weniger zielbewusster, ehrgeiziger oder verbitterter oder entzündlicher Einzelner. Es sind in der Mehrzahl entlaufene, entgleiste, sozial Verwundete und Kranke, Exponierte alle. Ihrem Zirkel ihrer Erde sind sie alle entflohen, nicht um frei zu sein, sondern frei schweifend, ob es nun Proletarier, Bürger oder Aristokraten sind. Sie bauen daher nicht auf einem gegebenen Fundament. Sie müssen sich das Fundament erst errichten, und zwar jeder für sich und auf seine Weise. So vergeuden sie von vornherein Blut, Kraft und Geist für etwas, das Voraussetzung und Mitgift sein sollte. Sie zersplittern sich, ummauern sich. Keiner hat die Bindung mit dem Volk, den Rückhalt an ihm. Ja, das Volk beargwöhnt und verleugnet sie. Es ist keine Mitte da, keine Übereinkunft, kein Vertrauen von einem zum anderen, nicht einmal Respekt vor der Arbeit oft. Und auch, wo wahrhaft Berufene sich vereinen, bilden sie Partei und hochmütige Sippe. Genossen hat man bald, solche, die dasselbe meinen wie du, sogar dasselbe sagen, aber sich im Redeaustausch vertragen und die geistige Kontinuität bewahren, ist zweierlei. Eifersucht lauert stets unter der Schwelle, Kleinlichkeit, Neid und Spott. Die Erfolglosen und die Erfolganwärter machen geschlossene Phalanx gegen die, die den mindesten Vorsprung haben, und es bedarf schon einer überwältigenden Persönlichkeit, um den Zweifel der Unsachlichen, die sich sachlich gebärden, niederzuschlagen. Dieser Zweifel kommt aus Verzweiflung oder führt zu ihr, und die Verzweiflung wieder weist auf mangelnde Zucht und Mangel der Idee, Mangel der Übereinkunft und Mangel der Verantwortung. Ich erlebte es, dass frenetische Begeisterung um einen Namen lärmte, der sich dann nur in einen lebendigen Menschen zu verwandeln brauchte, um Abkühlung und Einschränkung hervorzurufen. Fremdheit hielt stand, Distanz allein gab Glorie und bewahrte sie, sonst wurde alles zur Politik des Augenblicks missbraucht. Ich selbst werde wohl nicht besser gewesen sein. Die Luft, die man atmet, färbt die Haut. Aber es wurmte mich die verlorene Illusion. Es wurmte mich das kleine Maß, das die Wirklichkeit mich anzulegen zwang. Es wurmte mich das nicht besser sein können und nicht besser werden können. Und es wurmte mich schließlich die Maske, die ich tragen musste, wenn höherer Wille und höhere Rücksicht Dissimulation forderten. Die lernt sich schwer und in ihrer feinsten Form ist sie dann doch wieder ein Gebot der Menschlichkeit. Nichts ist roher und zweckloser, als mit dem Wahrheitsanspruch und der Wahrheitsfackel Gemüter zu beunruhigen und zu verwirren, die nur in Dämmerung und Täuschung noch ein unsicheres Glück genießen. Das zu vermeiden und doch in einem anderen Sinn wahr zu sein, ist eine Aufgabe für sich, die allerdings aus dem Bezirk des Literarischen heraus in den der Selbsterziehung und der Liebe tritt. Auch Liebe ist nicht angeboren, auch Liebe muss man lernen. Die Entmutigung, die mich oft inmitten des Höllenkessels von Geistigkeit und Herzenstaubheit, Anmaßung und wesenlose Opposition überfiel, die Scham über alle die polternden, stolpernden Selbste, zu denen nun auch ich mich jetzt zählte, in denen ich aber von fern die entrückten Bewohner eines magischen Gartens gesehen hatte, veranlassten mich bisweilen zu der Frage, ob die enge Aufsässigkeit der Brothader im Ringen um allgemeine Ziele, die provinzielle Dumpfheit und das brutale Strebertum, das Misstrauen und vorgesetzte Missverstehen, wo es um Werk, um Vollkommenheit, um Ineinanderwirken, um Ideenhaftes ging, um Gedanken und Gestalt, ob das eine deutsche Eigentümlichkeit, deutsche Krankheit sei, oder ob es ein Ergebnis des Metiers als solchem war, die dunkle Kehrseite und in anderen Ländern nicht anders als hier. Ich machte die Bekanntschaft eines jungen französischen Schriftstellers und mit ihm erlebte ich Folgendes. Ich hatte mich ihm genähert, wir hatten fruchtbare Gespräche miteinander geführt und bei einer schicklichen Gelegenheit gab er mir ein von ihm verfasstes Buch mit einer freundschaftlichen Widmung. Kurze Zeit darauf geriet ich in eine drückende Notlage, in der mein letztes Hilfsmittel dieses Buch war, das ich beim Antiquar für ein paar Groschen veräußerte. Mit ein paar Groschen konnte ich 2 bis 3 Tage leben. Da wir in demselben Hause wohnten, war ein Zusammentreffen mit dem Franzosen trotz meines schlechten Gewissens nicht zu vermeiden, und von einem bestimmten Tag an bemerkte ich, dass sich sein Benehmen gegen mich verändert hatte. Er hatte etwas traurig-scheues und stumm-vorwurfsvolles, wenn er mir begegnete. Ich wusste seine Miene und Haltung nicht zu deuten, zog mich selber zurück, bedauerte die Entfremdung und erst als er abgereist war, löste sich mir das Rätsel auf ebenso peinliche wie überraschende Weise. Er hatte nämlich zufällig bei dem Antiquar, bei dem ich es verkauft hatte, sein Buch gefunden, noch mit der Widmung, denn nicht einmal so viel Klugheit und Takt hatte ich in meiner verhärtenden, verrohenden Bedrängnis aufgebracht, dies Zeichen einer persönlichen Beziehung vorher zu verlöschen. Er hatte gewartet bis zu seiner Entfernung aus der Stadt. Nun schickte er mir das Buch wieder und mit ihm einen Brief. Dieser Brief war ein Dokument zartester Delikatesse und zugleich vornehmster Gesinnung. Es ist mir kaum je ein ähnliches unter die Hände gekommen. Es hat mich auch kaum je ein Mensch auf so profunde Manier belehrt und auf so feine beschämt. Was mich zu dem hässlichen Schritt getrieben, hatte er erraten. Dass er sich verletzt gefühlt, verschwieg er. Zum Vorwurf machte er mir den Mangel an Vertrauen. Er schrieb ungefähr: Kommen Sie nach Paris. Es gibt dort vielleicht manches, worüber Sie sich zu beklagen haben werden, manches, was in Ihrem Vaterland anziehender, solider, gesünder ist. Aber eines werden Sie dort unter den Leuten von Geist und Menschen unseres Berufs finden, was ich in Deutschland in einem schmerzlichen Grad vermisst habe. Wahre Kameradschaft, Courtoisie, unbedingte gegenseitige Achtung. Es ist mir dies später bestätigt worden. Die Kenntnis romanischen Geistes und sozialen Lebens lässt es von innen her verstehen. Das deutsche Wesen ist Zerstückung, Zerstückung bis ins Mark. Deutsche Entwicklung geht von Ruck zu Ruck. Epochen des Reichtums und der Blüte münden jäh in eine Ödnis. Große Erscheinungen sind unbegreiflich abseitig. Zwischen bewegten Teilen fehlen Vermittlungen und Übergänge, so dass an ein lebendiges Glied ein totes angenietet und Kaste von Kaste durch unübersteigliche Mauern geschieden ist. Ein Zentrum gibt es nicht und hat es nie gegeben. Die 4 Jahrzehnte des geeinten Reiches haben nicht einmal eines der Verwaltung geschaffen. Der Künstler, der Dichter, konnte er nicht als Beamter subordiniert werden, so war er ein verlorenes Individuum und seine Position hing vom Ungefähr des ökonomischen Gelingens ab. Die eine Schicht der Gesellschaft verdammt, was die andere preist. Traditionen brechen über Nacht, Bildung vernichtet das Bild, Gelehrsamkeit die Lehre, Gesinnung den Sinn, Erfolg die Folge, Liebhaberei die Liebe, Betriebsamkeit den Trieb. Alles dies erfuhr ich und musste es erfahren, da es ja meiner Natur auferlegt war, dass sie sich sozusagen des ganzen Körpers bemächtige. Ich war nun dem umrisslosen Dämmern entwachsen, ich hatte mir meine Formen, meine Inhalte zu suchen, was von ihnen mitgeboren war, bedurfte der Relation zum Realen und der Ergänzung in ihm. Es zeigten sich Aufgaben. Ich fühlte mich zum Epiker berufen, als solcher bestand ich mit meiner Zeit und durch meine Zeit. Symbol und Idee wurden von der Inspiration der Fantasie gegeben. Farbe, Schwung und Leidenschaft kamen vom Blut her, von der Anschauung, der inneren Temperatur. Wie aber war es um das Außen bestellt? Um alles das, was mir Nahrung, Anlass, Gerüst, Baugrund, Stoff sein sollte. Da gab es weder eine Einheit noch eine Form, weder ein Übereinkommen noch ein organisch Entstehendes. Stück um Stück, Person um Person, Stadt um Stadt, Staat um Staat setzte sich deutsches Leben mittelpunktlos zusammen. Der Franzose braucht nur hinzuschreiben Paris und er hat, eingeschlossen in eine Wortnuss, ein ungeheures, von Begebenheit und Entfaltung, das Siegel gleichsam für die Tatsache Gesellschaft, für die Tatsache Nation, für die Tatsache Frankreich. Er besitzt damit eine ganz bestimmte Menge von Voraussetzungen, und zwar erlesenen Voraussetzungen, die schon in den Händen und Geistern der vor ihm Gewesenen ihre Distinktion, Gestalt, Glaubwürdigkeit und gültige Prägung erhalten haben. Dem Engländer liegt eine seit Jahrhunderten gebahnte Straße öffentlichen und privaten Lebens vor, unumstößliche Konventionen. Der Italiener ist gedeckt durch Beziehungen zu großer Vergangenheit, die ihn immer noch trägt, durch mitwirkende Landschaft, mitwirkende Sprache und als Schaffender der Ehrfurcht auch des Geringsten im Volke fast stets gewiss. In Russland wird Überlieferung und fertige Lebensgestalt ersetzt durch eine eigentümliche Freiheit und Urbanität der Führung. Mensch steht unmittelbar gegen Mensch, bizarr selbstverständlich und verwirrend oft, da ein kastenmäßiges Sich-Abschließen und Standesunterschiede in unserem Sinne nicht existieren und nie existiert haben. Der Deutsche allein muss dichten, wenn er gesellschaftliche Gebundenheit und Gliederung, wenn er Gesellschaft überhaupt, wenn er Schicksale in Bezug auf Gesellschaft darstellen will. Weicht er dem aus, so zerfließt ihm alles im unbestimmten, zufälligen, fantastischen. Entweder seine Wirklichkeit wird unglaubwürdig, weil übersteigert, krampfhaft vereinfacht, willkürlich umgebogen, oder sie bleibt klein, unmaßgeblich und ohne typische Prägung. So ist auch, was sich im Wilhelm Meister als Gesellschaft zeigt, durchaus gedichtet. Synthese, Übertragung, Schema. Keine Literatur schleppt solchen Ballast von Entwicklungsgeschichten, Sonderlingsgeschichten, Zuständigkeiten, poetischen Kuriositäten mit sich wie die deutsche. Größe, Charakter, Bedeutung können dem deutschen Roman in seiner höchsten Stufung immer erst durch den Schöpfer verliehen werden, der in viel weiterem Ausmaß, als man ahnt, Erfinder, Verdichter, Dichter sein muss. Der deutsche Roman ist in erster Linie individuell, meist auch provinziell, während der englische oder russische in erster Linie national ist und daher auch für die Nation repräsentativ. Niemals kann auch ein deutscher Dichter und nun gar ein Romandichter, den Begriff gibt es erst seit 20 Jahren, vor dem haben die Professoren nicht gestattet, dass man einen Romanschreiber Dichter nenne, im selben Sinn die Nation repräsentieren, wie etwa Balzac Frankreich, Dickens England, Tolstoi Russland repräsentiert hat. Der deutsche Epiker hängt in der Luft. Er spielt im Dasein des Volkes keine Rolle, und zwingt er das Augenmerk und die Herzen dennoch zu sich, so spürt er zugleich einen sonderbaren öffentlichen Widerstand, eine ebenso sonderbare heimliche Abwehr, als ginge dies gegen den Ernst und die Würde. Die Schwierigkeit, vor der ich mich sah, war gewaltig. Wie sollte ich eindringen in die vielfach abgegrenzten Zirkel? Wie über die flache Wahrheit des bloßen Sehens hinaus zur tieferen der Anschauung gelangen? Ich stand an der Peripherie. Hunderte wie ich dorthin verwiesen, setzten da rein gerade ihre Ehre, aber ich hatte da nichts zu suchen. Ich brauchte die Mitte oder wenigstens das Segment, ein mittleres, einen Durchschnitt, den einfach seienden Menschen und seine noch nicht in Spiegeln aufgefangene Bewegung. Ich brauchte Anschluss, menschliche Wirkung, soziale Erfahrung, eine Tragfläche, ein umschlingendes Band. Stattdessen fand ich mich zurückgeworfen und isoliert unter dreifach erschwerenden Umständen. Als Literat, als Deutscher ohne gesellschaftliche Legitimation, als Jude ohne Zugehörigkeit. 13. Als ich im Alter von 23 Jahren die Juden von Zirndorf schrieb, griff ich einerseits zurück in Urbestände, Ahnenbestände, in Mythos und Legende eines Volkes, als dessen Sprössling ich mich zu betrachten hatte, und wollte andererseits auch das gegenwärtige, das werdende Leben dieses Volkes in einem mythischen, sehr vereinfachten, sehr zusammenfassenden Sinn gestalten. Realen Boden für beides gab mir die Landschaft, die mich hervorgebracht, die fränkische Heimat. Ich schrieb das Buch ohne wissentliche Überlegung, wie man einen Traum erzählt oder wie unter einem befehlenden Diktat. Wenn mir einer gesagt hätte, das ist der bare Unsinn, den du da machst, wäre ich vielleicht erschrocken, aber eigentlich überrascht hätte es mich nicht. Es entstand auf Wegen der Flucht in Tirol am Bodensee in Eichstätt, dann wieder in einem tristen, entlegenen Münchener Atelier mit einer Katze als einziger Genossin. Das Manuskript trug ich in kleinen Zetteln voll winziger Zeilen beständig in der Brusttasche. Die äußere Lage war die misslichste. Zur gewohnten materiellen Not kam noch eine des Herzens. Ich war abenteuerlich verstrickt und Verfolgungen ausgesetzt, wie sie sonst nur in 10-Pfennig-Romanen geschildert werden. Dicht vor den Schluss gediehen, blieb das Buch monatelang liegen. Erst in einer Fieberkrankheit, in verzweifeltem Wunsch nach einem Ende in jeder Beziehung, warf ich die letzten Kapitel hin. Es war Aussprache, Bekenntnis, Befreiung von einem Alp, der meine Jugend zermalmt hatte. Für viele in Verwandlung Begriffene war es mit Befreiung und sie fühlten sich bestätigt. Ich trat von Anfang an mit offenem Visier auf, das gewann mir Unentschiedene und Mutlose, manche wandten sich mir begehrlich fordernd zu, umsturzlüstern und gaben sich als Jünger, doch konnte ich ihre Erwartungen nicht erfüllen, da ich nicht im Geleise blieb, das sie mir vorgezeichnet hatten. andere lästerten. Ich galt ihnen als Abtrünniger, sie liebten in diesem Bezug keinerlei Öffentlichkeit des Verfahrens und fanden jede Politik außer der des Schweigens töricht und schädlich. Die deutsche Welt verhielt sich gleichgültig oder ablehnend bis auf einige unbürgerliche Gruppen, die für die Dichtung als solche und ihre Gestalten empfänglich waren. Im Allgemeinen begnügte man sich damit, das Buch einzuordnen und es im Museum der Literatur einstweilen bestehen zu lassen. Den Aufsichtsbeamten der Kunst und des Geschmacks war ich ein Greuel. Dass der eingeschlagene Weg in Wildnis führte, erkannte ich selbst. Die Frage, wie willst du zu den Unempfindlichen dringen, die Widerstrebenden erobern, wie willst du ihre Welt zu deiner machen und deine zu ihrer, wurde zunächst eine Frage der Zucht und eine Frage der Form. Ein Künstler ist nichts, wenn sein Werk nicht in den Seelen der Menschen lebendig aufersteht. Damit dies geschehe, muss es eine Seele haben, aber auch einen Körper. Gefühl und Wort, Leidenschaft und Gedanke allein erzeugen keinen Körper. Es schien mir von alles überragender Wichtigkeit, Hingabe mit Bemeisterung zu verschmelzen, und es begann ein jahrelanges, schweres Ringen, Versuch um Versuch, Entwurf um Entwurf, Studie um Studie. Vom aufgelockert Traumhaften geriet ich ins Starre, vom Gesetzlosen in vorgesetzte Konstruktion, vom Schwärmerischen in Trockenheit, vom Bodenlosen ins Flache. Die nächsten Freunde missverstanden mich. Ich konnte mich ihnen auch nicht erklären, denn über dem eigentlichen Ziel war Dunkelheit. Ich sah nur immer, dass das Einzelne, Fertige falsch war. Ich glaubte keinem Beifall, hielt mich an keine Wegweisung, keine Schule, ließ mich an kein Geleistetes binden und verzweifelte zwischen den Stationen am Gelingen. Es ist außerordentlich schwer, von der Natur dieses Kampfes einen klaren Begriff zu geben. Einerseits handelte es sich um Selbstbefreiung, Selbstgewinnung, um Läuterung und Erhöhung, also um sittliche Ziele, andererseits um Maß, Gestalt, Distanz, also um Ziele des Geistes und der Kunst. Ich rang um meine eigene Seele und um die Seele der deutschen Welt. In mir selbst konnte ich immer wieder Quellen und Reserven finden, die deutsche Welt aber gab sich nicht. Ich konnte sie nur umlauern, umwachen, beschwören. Ich musste darauf dringen, dass sie sich mir stelle, ich musste sie von Leistung zu Leistung von mir und meiner Sache überzeugen. Ich musste die glühendste Überredung, die äußerste Anstrengung aufwenden, wo andere sich mit einem »Seht her« begnügen durften. Sie glaubte mir nicht. Ich hatte mich ihr zu früh dekouvriert. Vom Einzelnen ließ sie sich gleichsam aus Gnade, aus Nachsicht oder weil sie sich nicht mehr zu wehren vermochte, günstig stimmen. Doch verlor sie alsbald den Folgegang, und mit jedem neuen Einzelnen sah ich mich von derselben Notwendigkeit wie mit dem vorigen. Ein Sisyphus beginnen, das jedes Mal meine Kraft bis zur Neige erschöpfte. Andere hatten laufenden Kredit. Sie konnten gelegentlich auf dem Kredit hinlässig werden. Ich musste mich stets wieder legitimieren, stets mit meinem ganzen Vermögen einstehen, wie einer, dem es nicht erlaubt ist, sässig zu sein und auf erworbenem Grund zu ackern und zu ernten. Außenstehende wussten davon nichts. Nahestehende wunderten sich und begriffen nicht die Qual. Ich schien ihnen bisweilen ein von unbefriedigtem Ehrgeiz verzehrter, einer, der sich über seine Fähigkeiten spannt. Sie meinten, ich dürfte mit dem Erreichten zufrieden sein, wiesen auf Untergeordnetes hin, Markterfolg, literarische Geltung, dass man genannt, gelesen, umstritten wurde, war ihnen etwas. Sie sahen, hörten, fühlten nicht, ich konnte ihnen nicht begreiflich machen, woran ich litt. Es war alles so fein, so zart, so schwebend, so fieberhaft labil und doch von so unermesslicher Tragweite. Ich handelte und schuf wohl als Individuum, aber in der Tiefe des Bewusstseins und Gefühls eng verkettet mit einer Gemeinschaft, die sich abgelöst hatte, und mit einer anderen, die ich erobern wollte, erwerben sollte. Ich stand auf der Scheide, bisweilen erschien ich mir wie ein Prätendent ohne Anhänger, ohne Beglaubigung, ein Johann ohne Land. Mir war, wie wenn der Boden unter jedem Schritt wiche, der Lunge die Luft entsaugt würde, dazu das brodelnde Gewühl einer noch unerlösten Gestalten- und Bilderwelt in mir und nie weichende Sorge um die Existenz. 14. 11 Jahre nach den Juden von Zirndorf schrieb ich den Kaspar Hauser. Ich halte mich zunächst an diese beiden Beispiele meiner Produktion, weil sie, ohne dass ich damit ein Werturteil geben oder herausfordern will, die polaren Punkte bezeichnen, zwischen denen ich mich suchend und grenzenziehend bewegte, das eine nach der Seite des jüdischen, das andere nach der des deutschen Problems. Die Figur des Kaspar Hauser begleitete mich seit Kindheitstagen. Mein Großvater väterlicherseits, der als Seiler und später als Handelsmann in Zirndorf lebte, hatte ihn in Nürnberg auf dem Westnerturm noch gesehen und erzählte von ihm wie von einem sehr geheimnisvollen Menschen. So berichteten auch andere von ihm, die einfachsten, nüchternsten Leute stets wie von etwas sehr Geheimnisvollem, wovon laut zu reden eigentlich von übel war. Ich kannte die Stätten, wo Hauser sein seltsames Leidensdasein verbracht und geendet, in Nürnberg die Burg, das Tucherhaus, in Ansbach das Gässchen, wo der Lehrer Meier gewohnt, und den Hofgarten mit dem Oktogon, der die schöne Inschrift trägt. Alles war diesem Schicksal so zauberisch angepasst, das Gebliebene an Dingen, das noch Währende der Landschaft. Immer wieder trat der Stoff an mich heran, zu frühest, als ich lernte, Menschen zu formen und sie in mitgeborenen Geschicken kreatürlich wachsen zu lassen, und dann an allen Stationen, wo ich glaubte, Fertigkeit und Sicherheit genug errungen zu haben. Doch immer wieder entzog ich mich der Versuchung, als wäre was Heiliges an der Gestalt, was Verletzliches, und ich dürfe mich nicht unbedacht an ihr vergreifen. Gewisse Bücher, die damals selbstständig auftraten, schrieb ich nur wie zur Übung und Vorbereitung. Und dem ersten ernsthafteren Versuch ging jahrelanges Studium voraus, bis in alle Ecken und Winkel der einschlägigen Akten und Literaturen. Abermals und abermals wagte ich den Anfang, zog weiten Kreis, zog engen Kreis um das Thema, fand nicht das Fundament, fand nicht die Ruhe, nicht die Kraft, nicht die Erleuchtung, wurde mutlos und ließ wieder ab. Doch bei all dem Probieren und Verzagen, Graben und Verzweifeln, wuchs mir die Figur des Nürnberger Findlings unerwartet hoch empor, und sein Schicksal ward mir zum Schicksal des menschlichen Herzens überhaupt. Das Menschenherz gegen die Welt. Als ich diese Formel gefunden hatte, hoben sich die Schleier, und wenngleich noch viele Mühsal zu bezwingen war, so blieb doch der Weg im Licht. Wunderliches begegnete mir während der Arbeit. Als ich bis dorthin gelangt war, wo Clara von Kannawurf in Kaspars Leben tritt, die ihm die erste Dämmerahnung der Geschlechtsliebe gibt, verlor ich die Realität unter mir. Keine Plage, kein Denken und Erdichten, kein hundertfaches Neu- und Neubeginnen verhalf mir dazu, dass mir die Figur Vision wurde, dass sie Wahrheit und Glaubwürdigkeit erhielt, und ich sah mich zu langer, wartender Untätigkeit verurteilt. Da bekam ich eines Tages den Brief einer unbekannten Frau. Sie wandte sich in einer seelischen Not an mich, es war etwas Unüberhörbares im Ton des Schreibens, das Zurückhaltung zur Grausamkeit gemacht hätte, im Begriff eine Reise zu unternehmen, und da sie mich zu treffen wünschte, verabredete ich mit ihr eine Begegnung auf halbem Wege. Vom ersten Augenblick an waren wir Freunde. Sie stand in tragischem Geschick, als Frau, als Mutter. In ihrer Erzählung kam zutage, dass sie die Enkelin eines Mannes war, der in hoher Stellung am badischen Hof in die Kaspar Hauser Wirren und Intrigen verwickelt gewesen war, die ja bis zu Volkserhebungen geführt hatten, und dass er, verleumdet und kompromittiert, sich erschossen hatte. Ich war überrascht und eigenberührt, am sonderbarsten durch den tiefen und schmerzlichen Anteil, den die junge Frau noch jetzt an dem Lose des Findlings nahm. Anteil solcher Art, als sei er ein verlorener Bruder von ihr, dessen geschändete Namen und befleckte Ehre zu reinigen, zu retten, ihre vornehmste Aufgabe sei. Sie wusste nichts von meinem Werk, ich gab ihr die Handschrift, soweit sie fertig dalag. Ihre Ergriffenheit, als sie sie gelesen, ergriff mich selbst. Das leidenschaftliche Interesse in ihr war wie Krankheit und Fieber. Fieber der beleidigten Gerechtigkeit, des Mitleids, der Liebe. Und da hatte ich nun plötzlich Clara von Kannawurf. Das Allerseltsamste war, dass sie auch mit Vornamen Clara hieß. Da stand sie leibhaftig vor mir, in der frauenhaften Jungfräulichkeit, wie ich sie geschaut hatte, der kindlichen Reife, der erfahrenen Schwermut, Widerpart einer trägen Welt. Ich kann nicht leugnen, dass ich an die Veröffentlichung des Buches ungewöhnliche Erwartungen knüpfte. Erwartungen, die einer hegt, dem es endlich gelungen scheint, sich zu beglaubigen. Ich bildete mir ein, den Deutschen ein wesentlich deutsches Buch gegeben zu haben, wie aus der Seele des Volkes heraus. Ich bildete mir ein, da ein Jude es geschaffen, den Beweis geliefert zu haben, dass ein Jude nicht durch Beschluss und Gelegenheit, sondern auch durch inneres Sein, die Zugehörigkeit erhärten, das Vorurteil der Fremdheit besiegen könne. Aber in dieser Erwartung wurde ich getäuscht. Zunächst erhob sich ein übler Zeitungsstreit um die historische Person Kaspar Hausers und ein Platzregen von hämischen Beschimpfungen und dünkelhaften Zurechtweisungen ging über mich nieder, den man des Verbrechens bezichtigte, die alte Lügenfabel von fürstlicher Abkunft des Findlings wieder aufgewärmt und zum Vergnügen eines sensationshungrigen Publikums serviert zu haben. Ich wurde belehrt, dass Professor Mittelstädt in seiner berühmten Schrift und Lehrer Meyer in seiner aktenmäßigen Darstellung und wer weiß, wer noch und wo längst die Welt davon überzeugt habe, dass Kaspar Hauser ein schwachsinniger Betrüger gewesen sei, der die öffentliche Meinung Deutschlands und Europas zum Narren gehabt, dass es eine naive Anmaßung und Unwissenheit sei, das seit einem halben Jahrhundert glücklich begrabene Märchen neuerdings zum Gegenstand der Diskussion und Fehde zu machen und dass ich mir für meine literarische Stoffgier ein harmloseres Gebiet wählen möge, das weniger geeignet sei, Beunruhigung und Ärgernis zu erregen. Nun bin ich ja heute wie vordem durchdrungen von der Meinung, dass Kaspar Hauser wirklich der prinzliche Knabe gewesen, für den ihn Daumer und Feuerbach und nachher viele andere, die totgeschwiegen oder totverleumdet wurden, gehalten. Es sind mir dokumentarische Belege, glaubwürdige Zeugnisse genug, zu Aug und Ohr gekommen. Andere werden einst aus tückisch verschlossenen Archiven ans Licht treten. Die Intrigen reden eine deutliche Sprache. Es gibt noch hochgestellte Wissende, manche haben mir ihr Vertrauen geschenkt. Ein Zweifel darüber, was die Schreibtischpsychologen so leichtfertig ableugneten, war bei ihnen gar nicht zu finden. Heute wie vordem bin ich davon durchdrungen, dass der Name, das Leben und der Tod Kaspar Hausers eine nicht gesühnte Schuld ausmachen, die fort und fort wuchert wie alle nicht gesühnte Schuld. Alles dies hat mit der Dichtung nur mittelbar zu schaffen. Insofern verfehlten auch die Angriffe ihr Ziel. Ich kannte die Motive, kannte die Werkstätten, wo sie ersonnen und gelenkt wurden. Aber von dem Kleinlichen abgesehen war mir doch, als ersticke Hall und Widerhall in einer Luft, die nicht trug. Es war mir ja nicht um Geringes zu tun, und ich dachte deshalb, das Geringe müsse zerschellen. Es war mir nicht um Persönliches zu tun, und ich dachte, die Person stehe außer Frage. Es war mir auch nicht darum zu tun, dass der oder jener Beifall zollte, die Leistung anerkannte, das Streben billigte oder pries. Ja, nicht einmal darum war mir letzten Endes zu tun, dass ich Einzelne zu gewinnen, zu erschüttern, Seltene sogar zu erhöhen, zu wandeln vermochte. Man sagt immer, halb zum Trost, halb in der Erkenntnis der menschlichen Durchschnittsnatur, es sei des Erreichten genug, wenn eben Einzelne zur Besinnung kämen, wenn ein Werk dazu verhilft, dass unter 1010 zum Gefühl des Besseren erwachen und dass der in eine einzige empfängliche Brust gesenkte Keim tausendfältige Frucht tragen müsse. Das ist wohl wahr, doch inzwischen vergeht viel Zeit und das Missverständnis tötet den Schwung. Wer zu einer Sache mit Leib und Leben steht, dem kann und mag es nicht genügen, wenn willige Gruppen mehr oder weniger lau sich für ihn erklären, wenn literarisch Mitinteressierte für ihn ins Horn stoßen, auch nicht, wenn vorbereitete, aufnahmsfrohe Freunde neue Freunde werben, auch nicht, wenn die sehnsüchtigen Wesen da und dort unter aller Menschheit zerstreut ihren Blick auf ihn richten, sei es als zufällig Getroffene, sei es als wählend und sichtend Berührte. Ihm geht es um ein Ganzes, um das volle, breite, tiefe Erklingen einer Welt. Es liegt ja auch in der Art der epischen Kunst. Ihre Fülle zählt auf Fülle der Hörenden. Ein Orchester kann nicht in einer Stube spielen. Ihre Wirkung ist eine Mosaik von Teilwirkungen, oft der heterogensten Beschaffenheit, vom Melodischen bis zum grob Handlungsmäßigen, vom Zarten bis zum Brutalen. In Deutschland ist solche Wirkung großen Stils unmöglich, weil zwischen den empfangenden Schichten die geistige Übereinkunft fehlt und über ihnen ein Forum des Geschmacks. Die sich zu Richtern aufwerfen, schmeicheln der Halbbildung oder der Mode des Tages, überheben sich in ihrer Befugnis, treiben Parteipolitik, der Berufenen wird wenig geachtet und sie müssen sich in esoterischer Tätigkeit bescheiden. Je schwächer aber der Anteil eines Volkes an den Hervorbringungen seiner Schöpfer ist, je herzensmatter und unentschiedener, je mehr Schlacke haftet auch an den Werken selbst an, je unsicherer wird ihre Haltung, je ungesicherter ihr Sein, je sporadischer ihre Entstehung. Das sind organische Wechselbeziehungen von eherner Gesetzmäßigkeit. Für den Mangel von Einheit und Folge, von Liebe zum Ding und zur Figur, von seelischer Bindung und geistiger Vorurteilslosigkeit bietet keine Sensation Ersatz, kein aufflammender Taumel und gelegentliche Erhitzung. Wer sich ohne zureichenden Grund enthusiasmiert, wird notwendigerweise zur Reue und zum Katzenjammer getrieben. Er muss morgen schmähen, was er gestern bejubelt. Das erscheint ihm als einzige Hilfe in der Verwirrung. Nichts bringt ihn aus dem falschen Geleise. Auch seine Götterbilder bedecken sich mit Staub. Ich erfuhr also, dass ich keinen Fußbreit Boden erobert hatte und erobern konnte, nicht in dem Bezirk nämlich, um den sich's mir heilig und schmerzlich handelte. Immer wieder musste ich lesen oder spürte, dass es im Sinnen und Meinen lag, der Jude. Ende von Abschnitt 4.